Stell dir vor, du arbeitest in einem kleinen Café im Kern einer von Menschen überfüllten Innenstadt. Draußen regnet es heute. Die Gäste kommen und gehen. Du bereitest ein Getränk nach dem anderen zu, in der Hoffnung, es gelingt nach der Vorstellung und zur Zufriedenheit des Gastes. Ab und zu bestellt jemand einen Kuchen. Du schneidest das Stück ab. Du hoffst dabei, dass es gerade wird. Nicht zu klein, um den Gast nicht zu verärgern, und nicht zu groß, um noch genügend Stücke aus dem Gesamtkuchen herauszubekommen. Die Gäste legen ihre nassen Schirme in den vorgesehenen Schirmständer. Du denkst daran, dass diese Schirme, wenn der Regen aufhört, womöglich vergessen, vielleicht sogar für immer zurückgelassen werden. Die Schirme, die durchnässte Kleidung und die tropfenden Haare bringen eine dämpfige Luft in den Raum hinein. Es läuft Musik. Lo-Fi-Hip-Hop. Du kannst einige Gesprächsfetzen der Gäste aufschnappen, hörst aber eigentlich nicht wirklich zu. Interessiert dich ja eh überhaupt nicht, über welche Beziehungskrisen, Weihnachtsgeschenkideen oder Jobverträge sie quatschen. Nach einigen Stunden der heutigen Schicht werden die Positionen hinter dem Tresen gewechselt. Deinen Platz an der Kaffeemaschine übernimmt jetzt jemand anderes. Du bist an der Kasse. Puh. Das heißt mit den Gästen im direkten Kontakt. Cappuccino. Espresso. Kuchen. Zweimal Cappuccino mit Hafermilch. Drei große Cappuccini, einer davon laktosefrei. Americano mit einem Schuss Sojamilch, Filterkaffee, zweimal Cappuccino und zwei Kuchen. Espresso, Americano, schwarz, ein Latte. Einen Kaffeelatte oder einen Latte Macchiato. Kaffeelatte, Americano, zwei Espressi, großer Soja-Cappuccino, viermal Cappuccino zum Mitnehmen. Zwei Filterkaffee. Ein Latte bitte. Einen Kaffeelatte oder einen Latte Macchiato. Kaffeelatte. Americano und ein Macchiato. Espresso Macchiato oder Latte Macchiato. Espresso Macchiato. Zweimal Cappuccino. Espresso und Kuchen. Ein Latte Macchiato. Okay. One Latte please. Kaffeelatte or Latte Macchiato. Kaffeelatte please. Latte. Kaffeelatte oder Latte Macchiato? Latte Macchiato. Zwei Americano. Espresso. Zwei Kuchen. Filterkaffee zum Mitnehmen. Cappuccino mit Sojamilch. Mokka. Entschuldigung, wir haben hier keinen Mokka. Mokka? Wir haben hier leider keinen Mokka. We don't have Mokka. Mokka? Hallo, ich hätte gern einen Kaffeelatte, bitte. Love. Ein Latte. Kaffeelatte oder Latte Macchiato? Ein Latte. Ein Latte. Mokka? Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Ein Latte. Latte hier, Latte da. Der Nächste, der ein Latte bestellt, bekommt ein Glas Milch. Denkst du? Im Hintergrund läuft der Lo-Fi-Hip-Hop.